Elliot springt mit einem Satz über die paar Stufen hinweg aus dem Haus gleich auf den Rasen und schlendert zum Feigenbaum, um sich dort ein paar frische Früchte zu pflücken. Anna ruft ihm aus dem offenen Wohnzimmerfenster zu: Bring für Elisabeth auch ein paar mit. Elliot sagt: All right. Für seine Kinder, Elliot und die kleine Elisabeth, hat er den Feigenbaum und auch die Ananas im hinteren Teil des Gartens gepflanzt. Why does Lametta hang on the tree? Fragt ihn die kleine Elisabeth. It is supposed to look as if der Baum in einem verschneiten Winterwald stünde, sagt er, Ludwig, ihr Vater. What is a verschneiter Winterwald? Fragt die kleine Elisabeth. A deep forest, sagt er, in which the ground and all branches mit dickem Schnee bedeckt sind und von den Ästen hängen Eiszapfen herunter. Lass uns erst einmal sehen, was wird, sagt er Ludwig zu seinem Vater. Aber zumindest die Weide wird heute gepflanzt, sagt sein Vater Arthur zu ihm und hält ihm die Schaufel hin. Das habe ich Doris versprochen. Vom Nachbargrund her hört man die Kellen der Maurer gegen die Ziegel schlagen. Heil! Der Bauherr mauert selbst mit, sagt der Vater, ist sich nicht zu schade. Ludwig schaufelt das Loch für die Weide. Die Erde ist schwarz und feucht, so nah am Wasser. Die Erde für die Rosen frischt der Gärtner immer im Frühling auf. Er wendet den Kompost und siebt ihn durch. Ludwig selbst beschneidet die Rosen. Celeste und New Dawn, die gedeihen hier besser als irgendwo sonst auf der Welt, denn hier gibt es nie Frost. Was für herrliche Rosen, sagt seine Mutter Hermine. Arthur und Hermine, Ludwigs Eltern, sind zu Besuch. Anderthalb Wochen später fahren sie wieder heim. Und geschnitten wird immer auf außenliegende Augen, sagt seine Mutter Hermine. Ich weiß, sagt er, Ludwig, und schenkt Tee nach. Ein Teeservice, in Klammern Firma Rosenthal, gekauft 1932, 37 Mark, 80 Pfennig. Der Kaffee- und Teeimporteur drüben ist auch schon beim Fundament, sagt Arthur, sein Vater. Ludwig schaufelt das Loch für die Weide. Der gleiche Architekt, sagt seine Mutter, dein Nachbar von links. Der mauert am Schornstein selbst mit, das habe ich vorhin gesehen, sagt Arthur, Ludwigs Vater. Der ist in Ordnung. Anna wünscht sich im Moment nur einen Steg und ein Badehaus, sagt Ludwig, und dann sehen wir weiter. Die Arbeiter auf dem Grundstück zur Rechten rufen sich etwas zu. Das wird reichen, sagt Ludwig und stößt den Spaten in den Boden neben der Grube. Sein Vater blickt auf das leise plätschernde, märkische Meer. Heim. Es ist dein Erbe, sagt der Vater zu ihm. Ich weiß, sagt er, Ludwig, seines Vaters einziger Sohn. Die Eukalyptusbäume rauschen lauter als alle anderen Bäume, die Ludwig jemals rauschen gehört hat. Rauschen lauter als Kiefern, Eichen und Erlen. Ludwig liebt dieses Rauschen und macht deshalb, wann immer sich die Gelegenheit bietet, mit Anna und den Kindern Rast im Schatten dieser gewaltigen, grindigen Bäume. Einfach nur, um zu hören, wie sich in ihren Milliarden von silbrigen Blättern der Wind fängt. Arthur, Vater von Ludwig und Elisabeth, Großvater von Doris, nimmt den schlanken Stamm vom Boden auf, stellt ihn in das Loch, ruft Doris heran und sagt zu ihr, halt mal. Doris balanciert vom Rand des Lochs aus und hält mit beiden Händen das Stämmchen. Heim. Die Frauen kommen näher. Anna trägt die Schuhe von Doris in der Hand. Elisabeth sagt zu Ludwig, schön werdet ihr es hier haben. Ja, ja, sagt Ludwig. Zwischen den abgeschälten Stämmen der hohen Bäume springen Affen umher. Die Stärksten dürfen sich als Erste ihren Teil von der Beute nehmen. Füttert man sie, glauben sie daher, dass man der Schwächere sei und beginnen, einen scharf zu attackieren, wenn man nicht mehr oder nicht schnell genug hergeben will. Ganz ruhig stehen bleiben und sich rückwärts zurückziehen. Rein ins Auto, sagt Ludwig zu Elliot und Elisabeth. Anna sagt, und lass die Fensterscheiben oben. Arthur sagt zu ihm, Ludwig, seinem Sohn, jetzt lass mich mal. Er greift selber zum Spaten und wirft rings um den Wurzelballen die Erde zurück in das Loch. Ludwig legt den Arm um Anna, seine zukünftige Frau. Beide betrachten die weite, glitzernde Fläche des Sees. Heim. Warum blicken alle so gern aufs Wasser? Fragt Doris. Ich weiß nicht, sagt Anna. Doris sagt, vielleicht weil über einem See immer so viel leerer Himmel ist, weil jeder gern einmal nichts sieht. Du kannst schon loslassen, sagt Arthur zu Doris.